an dich begrüßen wir heut. Die guten Bekannten und neuere Leid. Wir sind wieder zünftig und Witz haben wir nur. Die unterste Schublade, die bleibt aber zu. Holla die Ria, holla die Jung. Holla die Ria, holla die Jung. Holla die Ria, holla die Jung. Holla die Ria, holla die Jung. Liebe Stammtischfreunde, wir begrüßen Sie recht, recht herzlich zum fünften Male. Beginnen natürlich gleich mit unseren Witzen, denn deswegen sind Sie ja da. Bocki, fangst gleich an? Ja, fang's gleich an. Also, da haben zwei Enkelkinder zu der Oma gesagt: Oma, dürfen wir ein bisschen mit deinem Busen spielen? Hat die Oma gesagt: Ja, ja, aber lauft's nicht zu weit weg damit. Kari sagt zum Lucki: Stell dir vor, den Schorschi hat der Blitz erschlagen. Ja, sagt der Lucki, das hab ich mir schon gedacht. Der hat nämlich vorige Woche schon sehr schlecht ausgeschaut. Sagt der Freund zu seinem Spezi: Lassen Sie an seine Schulter hier und wohnt ganz fürchterlich, sagt der Mai. Viel zu früh ist er gestorben, der Kari, viel zu früh. Der hätte noch 20 Jahre leben können. Sagt er: Was ist denn mit dem Freund? Warum ist denn der gestorben? Mei, hat er gesagt. Viel zu früh ist er gestorben, der Kari, viel zu früh. Er sagt: Wer ist denn dein Freund? Mei, hat er gesagt. Viel zu früh, der hätte noch viel länger leben sollen. Er sagt: Sag ich dir, wer ist denn das? Der erste Mann von meiner Frau. Da trifft die Nachbarin wieder ihre Freundin und sagt: Ja, sie ist ja ein dritter Mal auch gestorben. Ja. Ist gestern über Treppen gestürzt. Genickbruch. Ja, und wo sind denn die anderen zwei gestorben? An Schwammerlvergiftung. Was? An Schwammerlvergiftung? Ja, hat sie gesagt, und der Depp, der dritte, der wollte es nicht essen, jetzt habe ich ihn über Treppen runtergerannt. Da hat der Mutter seiner Frau gesagt: Also, das sage ich dir, das ist vielleicht eine Schweinerei mit dir. Dass du mit dem Briefträger ausschmierst, das geht ja noch. Dass du mit dem Wasserableser ausschmierst, bin Gasmo, habe da alles verziehen. Aber mit dem Spangl kannst du mich gern haben, der kostet mit 53 Mark in der Stunde. Der Kari und der Lucki kommen aus dem Spielcasino raus. Der Kari pudelnackert. Und der Lucki hat noch Unterhosen noch gehabt. Sagt der Kari zu ihm, sagt der Tour, hat er gesagt: Das ist das, was mir an dir so gefällt. Du weißt wenigstens, wann du aufhören musst. Ein Urlauber in Italien. Mittag kommt er oben an den Tisch und sagt: Buon appetito. Sagt der andere: Bröselmeier. Abends kommt der oben wieder: Buon appetito. Der Mann sagt wieder: Bröselmeier, angenehm. Nächsten Tag Mittag: Buon appetito. Mann, Bröselmeier. Kommt einer her, so ein Nachbar, am nächsten Tisch und sagt: Der stellt sich nicht vor, der Ober. Der wünscht guten Appetit. Und sie sagen: Wie ihren Namen? Ah, sagt er. Ja, ja, jetzt weiß ich's. Heute abends passiert mir das nicht mehr. Geht der hin, bevor der Ober was sagt, geht er gleich hin, sagt: Buon appetito. Der Ober gesagt: Mein Name ist Bröselmeier. Da hat ein Gast gesagt: Sie, Herr Ober, sagen Sie mal, sind die Tischdecken in dem Lokal alle so dreckig? Werden die überhaupt nie gewechselt? Mei, hat der Ober gesagt: Sie, das weiß ich nicht, ich bin erst 6 Wochen da. Trifft einer seinen Spezi, sagt er: Mei, hat er gesagt, hei, bin ich bei einander. Hier, die Gott, heute hat es mich vielleicht. Sagt der andere: Warum denn? Sagt er: Gestern habe ich 27 halbe Bier getrunken und da muss alles schlecht in dabei gewesen sein. In einem Altersheim, drei ältere Damen, sagt die eine, ein bisschen an Wirbi müssen wir einmal machen. Da herin in dem Altersheim, ein bisschen an Wirbi. Die andere gesagt, ja, was macht man denn da? Freilich gehört da einmal was her. Die dritte sagt, ich weiß schon was, ich renne mal nackt durch den Speisesaal als Flitzerin. Na, rührt sie da herin einmal was. Zieht sie aus, rennt nackt durch den Speisesaal. Drei ältere Herren spielen Karten da drin im Speisesaal. Sagt der eine, ja, sag einmal, so seine Freund. Die hat ja ausgeschaut, wie wenn es dem mal gewesen war. Sagt der andere, ja, ich glaube auch. Und ein neues Kleidl hat es auch angehabt. Sagt der dritte, aber biegeln hätte sie es schon dürfen. Und weil wir unseren Stammtisch immer in Gauting abhalten, hören wir jetzt die Gautinger Polka, gespielt von Alfons Bauer mit seinen Musikanten. Die Gautinger Polka gehört haben, da fällt mir folgender Witz ein. Da fährt eine Frau täglich von Starnberg mit dem Zug nach München. Eines Tages sitzt ihr im Zug gegenüber ein Neger. Dann entwickelt sich folgendes Gespräch. Die Frau sagt zu dem Neger, sind Sie von Starnberg? Der Neger, no. Ah, sind Sie von Gauting? No. Sind Sie vielleicht von Stockdorf oder von Planegg? No. Ah, dann sind sie vielleicht von Grevelfing oder von Basing. No. Ah, drum kenne ich ja noch nicht. Da hat das Enkelkind der Oma zu ihrem Geburtstag ein Klobürsten geschenkt. 14 Tage später trifft es die Oma wieder, sagt sie, Oma, wie geht's dir denn mit deinen Bürsten? Sagt sie, ja, Bub, wenn ich ganz ehrlich bin, Papier bleibt Papier. Da haben zwei Bauernbuben, die haben zwei Pferdl geerbt. Da sind sie da gestanden und haben gesagt, ja, mei, wir kennen mir die zwei Pferdl jetzt auseinander, wie können wir die unterscheiden? Hat der eine gesagt, weißt du was, ich schneide meinem Pferdl ein Ohrwaschel weg. Hat ihm ein Ohrwaschel weggeschnitten, abends sind dann die Pferdl im Stall gestanden, hat das eine Pferdl gesagt, du hast ein Ohr weniger wie ich. Hat das andere gesagt, weißt du was, ich beiß dir auch ein Ohr weg, na schauen wir wieder gleich aus. Am nächsten Tag haben die zwei Bauernbuben gesagt, jetzt kommen unsere Pferdl wieder nicht auseinander. Ja, mei, was tun wir denn? Hat der eine gesagt, weißt du was, machen wir so, ich schneide dem Pferdl von mir das andere Ohrwaschel auch noch weg. Na, abends war wieder dasselbe im Stall drinnen, hat das eine Pferdl dem anderen das letzte Ohrwaschel auch noch weggebissen. Jetzt sind die Bauernbuben in der Früh wieder draus gestanden und haben gesagt, mei, oh mei, jetzt schauen die Pferdl wieder gleich aus, alle zwei ohne Ohrwaschel, ja was tun wir denn, wie kommen denn die zwei Pferdl auseinander? Hat der eine gesagt, weißt du was, machen wir es ganz einfach so, nimmst du das Weiße und ich das Schwarze. Ein berühmter Professor hat einen Medizinstudenten zur Prüfung gehabt. Dann wird eine Frau reingeführt mit entblößtem Oberkörper. Dann sagt der Professor zu dem Studenten: Schauen Sie sich die Frau genau an und stellen Sie die Diagnose. Der Student schaut die Frau so, dann sagt er: Die Tutten sind entzündet. Sagt der Professor: Moment. Erstens heißt es nicht Tutten, sondern Brust. Zweitens heißt es nicht entzündet, sondern entzündet. Und drittens sind die Tutten gar nicht entzündet. Ein Plauderter steht vor dem Spiegel, streicht sich alle über die Glatze und sagt: So ein Glück, so ein Glück, so ein Glück. Sagt sie: Alte, was spinnst denn heute wieder? Sagt er: So ein Glück, so ein Glück. Schau mir mal an, nicht ein einziges graues Haar. Frau Huber hat zu einer Frau Meier gesagt: Frau Meier, wissen Sie schon, bei uns im Haus ist ein neuer Mieter eingezogen, ein Organist. Ja, mei, hat Frau Meier gesagt: Frau Huber, heute gibt es so viel Saubären, Sie glauben es gar nicht. Da kommt einer in ein Schallplattengeschäft und sagt zu der Verkäuferin: Guten Tag, ich hätte gern die Platte Fremder Inder. Jetzt schaut die ein bisschen gesprengt, die Dame war vom Fach und hat sich da schon gut ausgekannt in der Branche. Sagt sie: Moment einmal, wie heißt der Titel? Fremder Inder. Sagt sie: Es tut mir leid, also auf Anhieb kenne ich die Platte nicht, aber ich schaue mir im Katalog nach und hat da rumbladelt und rumgesucht. Sagt: Es tut mir leid, ich, in unserem ganzen Verzeichnis finde ich diese Platte nicht. Können Sie mir vielleicht draufhelfen und vielleicht können Sie mir die Melodie vorsingen? Sagt er: Selbstverständlich. Fremder in der Nacht. Da ist einer in ein Lokal reingekommen und hat gesagt: Sie haben eine ausgezeichnete Fischspeisenkarte, Herr Ober. Welches Fischgericht ist bei Ihnen heute das frischeste? Ist der Ober zu dem hingegangen, hat ihm ganz leise ins Ohr gesagt: Am besten ist, Sie nehmen Ölsardinen. Da ist ein Neger auf der Straße gegangen, der hat einen Hund an der Leine gehabt. Da ist ein kleiner Bub gekommen, der hat gesagt: Ja, mein Gott, wo gehst du mit dem Affen hin? Dann hat der Neger gesagt: Das ist kein Affe, das ist ein Hund. Hat der Bub gesagt: Wir reden mit dir. Zwei Frauen unterhalten sich. Dann sagt die eine zur anderen: Denken Sie einer, meine älteste Tochter ist jetzt in einem Freudenhaus. Ja, ja, sagt die andere, das war eigentlich alle schon ein lustiges Kind. So, ich glaub, wir machen jetzt eine kleine Pause mit unserer Rederei. Alfons, sei doch bitte schön so gut und spür uns wieder eine zärme Musi. Thank you. Musik.